Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gabelbissen, dem Podcast von Twiesers Kulinarium Blog. In der letzten Folge habe ich euch etwas über das Waldviertel und Mohn erzählt. Ich würde vorschlagen, bleiben wir in der heutigen Folge auch in dieser Region und ich erzähle euch ein bisschen etwas über den Karpfen. Der Karpfen ist auf der einen Seite ein Zierfisch und auf der anderen ein Genussfisch. In der Form als Zierfisch kennen wir ihn unter anderem als Goldfisch oder als Koi. Koi ist übrigens japanisch und bedeutet nichts anderes als Karpfen. Beim Genussfisch muss man sagen, ist er in gewisser Hinsicht umstritten. Manche Fischliebhaber lieben diesen Fisch über alles und andere können mit ihm rein gar nichts anfangen. Das hat mehrere Gründe und auf diese möchte ich gerne später genauer eingehen. Man könnte eigentlich meinen, dass der Karpfen ein heimischer Fisch ist. Denn wenn ich schaue, in österreichischen Gewässern findet man ihn fast überall. Doch eigentlich stammt der Karpfen aus Kleinasien, so vermutet man. Und er dürfte über das Schwarze Meer und die Donau nach Europa gelangt sein. Die ersten Aufzeichnungen über eine erfolgreiche Karpfenzucht gab es bereits bei den Römern und bei den Griechen. In Mitteleuropa wurde dieser Fisch erst im Mittelalter populär, als Mönche ihn als Fleischersatz in der Fastenzeit verwendet haben. Die Wahl fiel deswegen auf den Fisch, da man mit seinem Fleisch relativ viel machen konnte. Die primären Zuchtgebiete in Österreich wären auf der einen Seite die Steiermark und auf der anderen das Waldviertel. Im Waldviertel habe ich außerdem eine geschützte EU-Marke, und zwar den Waldviertler Karpfen. Dies wurde beantragt, da die Tschechen mit relativ schlechter Qualität, aber dafür sehr, sehr großen Erträgen immer mehr versucht haben, auf den österreichischen Markt bzw. europäischen Markt zu kommen und so die kleinen Fischzüchter aus dem Waldviertel mehr oder weniger gänzlich zu verdrängen. So kam man 1999 auf die Idee, sich den Waldviertler Karpfen schützen zu lassen. Dies wurde von der EU genehmigt und ja, seitdem gibt es Waldviertler Karpfen. Natürlich gibt es bei der Zucht dieses speziellen Karpfen, also speziell des Waldviertler Karpfens, strenge Richtlinien. Zum Beispiel darf man nur maximal 50% Futter zugeben und muss hierbei gänzlich auf Fischmehl oder andere künstliche Futterzusätze verzichten. Man muss rein auf Bioprodukte setzen. Dadurch erreicht man eine höhere Qualität, aber auch weniger Ertrag. Wobei wenig ist relativ, meiner Meinung nach, denn im Waldviertel werden pro Jahr 500 Tonnen Karpfen gezüchtet und verkauft. Meiner Meinung nach nicht gerade wenig. Das Abfischen des Karpfens ist eine ziemlich aufwendige Tätigkeit, da man hier gänzlich auf Maschinen verzichten muss. Es gibt einfach nichts, wie man sich maschinell hier helfen könnte. Und so gibt es im Herbst immer große Abfischfeste, wo die Leute auf der einen Seite aktiv mithelfen können, als auch im Anschluss frischen Fisch genießen dürfen. Ja, und wie läuft das Ganze ab? Und zwar wie folgt. In den Karpfenzuchtteichen wird ein Großteil des Wassers abgelassen. Danach steigen die Fische mit großen Netzen in den Teich und treiben die Karpfen zusammen. Also an einer Stelle wird das zusammengetrieben. An besagter Stelle gehen wiederum andere Fische mit Keschern her und holen die Fische einfach aus dem Wasser heraus. Geht ja dann relativ einfach. So wie Äpfel pflücken. Im Volksmund wird übrigens dabei gesagt, das Wasser kocht. Das kommt daher, da die Karpfen ja sich bedrängt fühlen, mit den Flossen ausschlagen etc. und das Wasser rumspritzt. Und es quasi so aussieht, als würde alles kochen. Im Anschluss wird von den Karpfenzüchtern der Fisch noch etwas gewässert. Dadurch soll sich das Geschmacksbild noch weiter verbessern. Ich habe eingangs erwähnt, dass der Karpfen durchaus von einigen Fischliebhabern nicht so sehr geschätzt wird. Der eine Grund wären die Gräten. Karpfen hat leider sehr, sehr viele Gräten, was den Genuss teilweise ja, ziemlich mühsam macht. Ich nehme ein Stück Fisch in den Mund, kaue und was fällt mir auf, 3 bis 4 Gräten. Und die will man ja nicht unbedingt mitessen und muss sie somit wieder aus dem Mund herausholen. Nicht gerade fein und schön, ja, der Genuss ist auch weg. Und so hat man sich vor einigen Jahren bei den Züchtern etwas einfallen lassen. Und zwar die Technik des Schröpfens. Unterm Schröpfen versteht man einfach das Zerkleinern der Gräten. Und das kann man sich so vorstellen. Eine Maschine mit sehr viel dicht aneinandergesetzten Messerklingen, Also wie ein Kamm, der quasi aus Messerklingen besteht, wird hergenommen und durch das Karpfenfilet gezogen. Hierbei wird natürlich darauf geachtet, dass die Haut des Fisches nicht beschädigt wird und das Fleisch noch ganz bleibt. Dadurch erreicht man, dass die Gräten zerschnitten werden und man im Anschluss das Filet einfach essen kann, obwohl kleine Stücke darin vorhanden sind. Die stören nämlich überhaupt nicht, man würde es nicht einmal merken, dass noch Gräten da sind. Ja, und der andere Grund, warum der Fisch nicht so gut ankommt, ist sein Geschmack. Karpfen hat einen sehr eigenen und prägnanten Geschmack. Und vor einiger Zeit, als die Zucht noch nicht so auf Bio und hochwertige Produkte ausgelegt war, entwickelte er leider einen etwas leicht schlammigen Geschmack. Das kommt daher, da durch die Zugabe spezieller Futtermittel sich in den Zuchtteichen eine spezielle Algenart bildete. Diese fraß der Karpfen und dadurch entstand in seinem Fleisch ein schlammig-erdiger Geschmack. Man war nicht sehr stark, aber doch ein bisschen vorhanden. Und so war es früher unbedingt notwendig, die noch lebenden Karpfen zu wassern, einige Tage in frischem Wasser. Dadurch konnte man eben diesen Beigeschmack etwas mindern. Wenn es ganz stark danach geschmeckt hat, hat man die Filets einfach in Milch eingelegt und so konnte man das Ganze noch mehr neutralisieren. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung am Rande. Wenn ein Karpfen diesen schlammigen Beigeschmack hatte, sprach oder spricht man nach wie vor in Österreich vom Lätteln. Sprich, wenn der Fisch lättelt, hat er diesen speziellen schlammigen Geschmack. In der heutigen Zeit ist das, wie gesagt, alles kein Problem mehr, da man auf hochwertiges Futter setzt, nicht mehr so viel zusetzt, entstehen die Algen nicht und der Geschmack ist somit nicht mehr da, sondern mehr der wahre Eigengeschmack des Karpfens. Karpfen ist nicht gleich Karpfen. Hier gibt es wieder einige Zuchtvarianten. Die ursprünglichste wäre der Wildkarpfen oder auch die alte böhmische Rasse. Bei den Waldviertlern Züchtern herrscht momentan der Trend, sich auf diesen speziellen Karpfen zu spezialisieren und die Urform wieder zurückzuholen. Wieso und warum? Später ein paar Worte mehr. Sonst wäre in der Zucht noch auf der einen Seite der Schuppenkarpfen bekannt. Das ist wohl der bekannteste Karpfen überhaupt. Er besitzt ein vollständiges Kleid aus Schuppen im ganzen Körper. Dann gäbe es noch den Spiegelkarpfen. Dieser besitzt weniger Schuppen als der vorherige Fisch, dafür aber größere. Und wenn man ihn frisch aus dem Wasser hält, spiegelt sich quasi alles darin. Man darf sich jetzt nicht so vorstellen wie einen richtigen Spiegel, aber so in etwa. Dann gäbe es auch noch den Zeilkarpfen. Der Zeilkarpfen ist eine besonders interessante Art, denn die Schuppen dieses Fisches, er hat nicht viele, aber ein paar, sind in einer Zeile entlang der Seitenlinie angeordnet. Sprich, eine schöne Zeile an Schuppen und von daher auch der Name. Und dann gäbe es auch noch den Lederkarpfen. Dieser besitzt so gut wie keine Schuppen und hat großteils Haut. Ein typischer Zuchtkarpfen hat ein Gewicht von 1 bis 4 Kilogramm. Also doch ein ganz schön stattlicher Fisch. Geschmacklich gibt es ein paar Unterschiede, wobei ich zwischen den bereits genannten Zuchtformen nicht so groß unterscheiden kann. Der Hauptunterschied besteht zwischen Wildkarpfen und den Zuchtkarpfen. Der Wildkarpfen hat ein sehr, sehr kräftiges Aroma und beim Fleisch sehr dunkel, rot und auch fest. Die Zuchtkarpfen sind bei der Fleischfarbe eher weiß bis zart rosa und besitzen ein zwar auch noch immer kräftiges, aber nicht so prägnantes Aroma. Aber meines Erachtens auch sehr, sehr gut. Jetzt habe ich euch wieder einiges über den Fisch erzählt, aber kommen wir jetzt einmal zu den möglichen Arten der Verwendung. Ich möchte mit etwas beginnen, das nicht direkt etwas mit der Küche zu tun hat. Und zwar wird die Haut des Karpfens gerne zu Fischleder verarbeitet. Daraus werden im Anschluss Geldbörsen gemacht oder auch Taschen. Ja, was man heute so alles mit Leder machen kann. Muss einem gefallen, mein Geschmack ist es persönlich nicht. Kommen wir aber nun lieber zu dem für uns interessanten Gebiet, dem kulinarischen. Ich kann Karpfen auf der einen Seite räuchern. Wirklich wunderbar. Die kalten geräucherten Filets mit etwas Schwarzbrot, Butter darauf, das kann schon einiges, das kann ich euch sagen. Wie auch die Forelle könnte ich den Karpfen kochen, sprich ich mache einen Karpfen blau. Habe ich noch nie probiert, aber klingt durchaus interessant, finde ich. Eine weitere Form wäre das Dünsten und hier vor allem wäre der steirische Wurzelkarpfen sehr, sehr bekannt. Das Ganze läuft in etwa wie folgt ab. Ich greife zu diversen Wurzelgemüsen, wie zum Beispiel Karotten, Sellerie, gelbe Möhren und Krähen, also sprich Meerrettich. Und dieses Wurzelgemüse schneide ich in kleine Stücke, bis auf den Rettich, also den Krähen. Den muss ich reiben. Die kleinen Gemüsestücke dünste ich anschließend in Salzwasser, in etwas Salzwasser. Darauf lege ich meinen Karpfen, mache den Deckel zu und lasse das Ganze gar dünsten. Und im Anschluss richte ich es auf einen Teller an und reiche noch ein paar Salzkartoffeln dazu. Einfach, aber wunderbares Gericht. Eine etwas speziellere, gedünstete Variante wäre der böhmische Karpfen. Hier möchte ich aber gleich sagen, da gibt es verschiedenste Varianten an Rezepten. Eine, die ich mal gefunden habe und die mich persönlich sehr interessieren würde, wäre folgende. Ich dünste den Karpfen in etwas Bier. Dazu gebe ich dann Kapern, Dörrpflaumen, Lebkuchenstücke und diverse Gewürze. Und in diesem Sud lasse ich den Karpfen gar kochen und im Anschluss serviere ich ihn mit Semmelknödel. Klingt sehr spannend. Wie gesagt, habe ich noch nie probiert. Wenn ich es mal wo sehe, werde ich es natürlich kosten und euch natürlich im Blog darüber berichten. Man kann Karpfen auch backen. Auf der einen Seite kann ich da eine Kartoffelkruste machen. Das Ganze sieht wie folgt aus. Ich habe mein Kartoffelpüree und darin gebe ich noch ein bisschen kleingeschnittenes Gemüse, ein wenig Zwiebel, Salz und Pfefferes und diese Kartoffelmischung gebe ich im Anschluss auf mein Filet. Danach ins Rohr hinein, fertig backen lassen, bis die Kartoffelkruste leicht braun wird und das war's. Alternativ könnte ich den Fisch auch mit einer Parmesankruste zubereiten. Wer es gern käsiger mag, ist hier goldrichtig. Eine nicht so ganz bekannte Zubereitungsart wäre Karpfenaufstrich. Hierzu wird der Karpfen püriert, mit Frischkäse und Kräutern vermengt und zu einem glatten Aufstrich gerührt. Ich habe es vor kurzem zum ersten Mal probiert und muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Vor allem in Kombination mit etwas Spatzbrot, ein Traum. Aber auch bei Pasteten findet der Karpfen durchaus Verwendung. Habe ich leider noch nie probiert, aber kommt garantiert noch. Für den Wiener Raum gäbe es eine ganz spezielle Suppe, und zwar die Fischbeuschelsuppe. Bei dieser Art Suppe werden die Innereien des Karpfens genommen und fein in Wasser gekocht. Und im Anschluss wird diese wirklich sehr, sehr fein schmeckende Suppe mit Schwarzbrotcroutons oder Semmelcroutons serviert. Und kommen wir nun zur letzten bekannten Form, dem Frittieren. Hier gibt es die ganz klassische Variante mit Semmelbrösel, sprich Paniermehl, oder die Variante mit Mohn. Wie auch schon in der letzten Folge, möchte ich auch in dieser ein Rezept präsentieren. Da ich vorher von klassisch frittiert gesprochen habe, möchte ich gern dieses herausnehmen. Es ist auf der einen Seite ganz einfach, aber eines der typischsten Karpfengerichte überhaupt. Der frittierte Karpfen wird nämlich im Waldviertel, also auch in Teilen der Steiermark und Oberösterreich und in Tschechien am Heiligen Abend serviert. Nur wie funktioniert das Ganze jetzt? Kommen wir mal zu den Zutaten. Für 4 Personen benötigen wir 800 Gramm Karpfenfilet, 2 Eier, Mehl, Semmelbrösel bzw. Paniermehl und etwas Öl zum Herausbacken. Hier würde ich persönlich Rapsöl empfehlen. Man kann aber auch gerne Sonnenblumen oder Maiskernöl dazu verwenden. Oder wenn man ein anderes Öl lieber mag, kann man das natürlich auch verwenden. Die genaue Angaben der Zutaten könnt ihr natürlich wie immer in den Shownotes nachlesen. Im ersten Schritt nehmen wir unser Karpfenfilet und schneiden es in ca. 7 cm breite Streifen. Man kann auch natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das sei jedem persönlich überlassen. Danach werden die Filets gesalzen und fein meliert. Sprich, man nimmt die Filetstücke, wendet es in Mehl und schüttelt es im Anschluss etwas ab. Im nächsten Schritt wird der Fisch durch Ei gezogen und zu guter Letzt in den Semmelbröseln gewendet, sprich er wird pariert. Nun sollten wir das Öl in der Pfanne erhitzen und im Anschluss unsere panierten Fischstücke goldbraun backen. Das dauert ca. 12 bis 13 Minuten pro Seite. Im letzten Schritt holen wir den Fisch aus dem heißen Öl heraus, lassen ihn etwas abtropfen, beziehungsweise wir können ihn auch mit Küchenkrepp, sprich Küchenpapier, trocken tupfen. Und dann wird er am Teller angerichtet und mit Salat serviert. Ich persönlich würde hier einen Kartoffelsalat empfehlen, aber nicht jene Variante mit Essig, Öl und Rinderbrühe, sondern jene mit Mayonnaise. Denn die passt meiner Meinung nach am besten dazu und wird typischerweise auch so im Waldviertel serviert. Ich wünsche euch gutes Gelingen und würde mich freuen, wenn ich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Bis dahin, Servus!